Kapitel 6 Lourdes der Steinzeit. Ein wenig Zeitreisen kann jeder. Einfach per Zeitschieberegler auf Google Earth. Vorher den Ort Bad Dürrenberg, Kurpark eingeben und das Jahr 2000 einstellen. Und schon sieht man aus der Vogelschau prächtig dichte Baumkronen nördlich des Springbrunnens. Reist man dann Richtung Gegenwart, lässt sich das Farbenspiel der Bäume im Wandel der Jahreszeiten verfolgen. Doch irgendwann, so gegen 2020, fehlen dort 4 Bäume und am Wegesrand steht ein weißes Grabungszelt. Als wir das Buch fertigstellten, ist das sogar noch auf dem aktuellen Bild von Google Maps zu sehen, obwohl dort längst neue Bäume gepflanzt sind. Unter dem Zelt befindet sich, um im Bilde zu bleiben, jenes Kaninchenloch, das den Archäologen als Tor zur richtigen Zeitreise dient. Google Earth macht als Zeitmaschine leider viel zu früh schlapp. Für uns bieten sich gleich mehrere Zeitreisedestinationen an. Ziel 1 wäre jener Freitagnachmittag des 4. Mai 1934, als der Konservator Henning, sekundiert von 3 Lehrern, in aller Eile das Kind und die Schamanin barg. Das macht die aktuelle Grabungskampagne des Hallenser Landesamtes für Archäologie zu einer Ausgrabung, Destination 2 führte weiter in die Zeit um 7000 vor Christus zurück, als wer auch immer hier das Grab schaufelte und, wie es die Fülle der Grabbeigaben zeigt, 2 hochgeschätzte Tote von einer großen Trauergemeinde bestattet wurden. Für Destination 3 müssen wir die Zeitmaschine auf Warp Speed bringen, um Jahrzehntausende zu durcheilen. Denn die ersten Untersuchungen haben ergeben, das Grab ist in noch ältere Fundschichten eingetieft. Am Ende des Eiszeitalters vor 12.000, vielleicht auch vor 15.000 Jahren, kampierten hier Jäger. Kein Wunder, die Aussicht auf die weite, noch baumlose Landschaft war grandios. Herden von Pferden und Rentieren waren auf viele Kilometer hin zu entdecken. Vor ungefähr 130.000 Jahren hielten an diesem Ort sogar Neandertaler nach Großwild Ausschau. Sie haben ihre Werkzeuge vergessen.